Kapitel 7. Atlant Baumaschinenvermietung, Emmerich. Guten Tag, Frau Emmerich. Renate Dross von der Firma Hinz am Apparat. Ah, Frau Dross, guten Morgen. Wie geht's? Naja, nicht besonders. Hier ist zurzeit der Teufel los. Die Reiderpleite wirbelt uns ganz schön durcheinander. Ja, ich hab's heute Morgen in der Zeitung gelesen. Das ist schon ein Skandal, was da passiert ist. Tja, und das Schlimmste ist, dass es nicht nur den Reider trifft. Auch viele andere in der Branche kommen dadurch in Schwierigkeiten. Leider auch wir. Der Reider ist ja auch eine Riesenfirma. Also ich kann nicht verstehen, dass die Banken nicht besser kontrollieren. Bei den Schulden, die sich da im Laufe der Jahre angesammelt haben, die hätten doch was merken müssen. Ganz genau. Sowas geht ja nicht von heute auf morgen. Für uns wird es jedenfalls nichts mehr mit dem Bürohausprojekt in Dresden. Das ist auch der Grund, weshalb ich Sie anrufe. Wir hatten doch für Dresden 3 Bagger bei Ihnen angemietet. Ja, genau, ich erinnere mich. Tja, und nun brauchen wir die nicht mehr. Ist es denn möglich, dass wir die Bestellung stornieren? Wir sind natürlich ziemlich spät dran, ich weiß. Augenblick bitte, ich sehe gleich mal in die Auftragsliste. Hier, genau. Also Sie hätten die Bagger ab der nächsten Woche gebraucht, und zwar für insgesamt 14 Tage. Ja, wie gesagt, unsere Absage ist eigentlich zu spät. Aber wir haben erst heute Morgen davon erfahren. Und wir arbeiten ja sehr häufig mit Ihnen zusammen. In den anderen Fällen hat ja immer alles prima geklappt. Ich verstehe schon. Bloß kann ich das nicht entscheiden. Das muss ich meinem Chef vorlegen. Ja, das ist klar. Aber wenn Sie ihm die Sache erklären könnten, da wäre uns schon viel geholfen. Und wir arbeiten auch in Zukunft noch oft mit Ihnen zusammen. Das ist sicher. Gut, Frau Dross. Ich werde mich auf jeden Fall darum kümmern. Ich spreche gleich heute mit ihm und gebe Ihnen dann Bescheid, ja? Ach, das ist sehr nett von Ihnen. Vielen Dank. Gern geschehen. Also ich melde mich dann wieder bei Ihnen, sobald ich etwas weiß. Wenn es heute nicht mehr klappt, wann sind Sie denn morgen früh am besten erreichbar? Ab 9:30. Nur zwischen 11 und 12 bin ich schlecht zu erreichen. Alles klar. Bis dahin tschüss und nicht zu nervös werden. Ja, tschüss, Frau Emmerich. Und nochmals vielen Dank.